Demo-Profis haben hier nichts zu suchen. Die Plakate und Transparente sind allerhand gemacht. Keine Kohle für die Kohle ist da zu lesen. Bagger mich nicht ab. Mama, was ist Schnee? Oder Kohlestopp statt Klimaflop. Es sind tausende Schülerinnen und Schüler aus ganz Deutschland, die sich vor dem Bundeswirtschaftsministerium versammelt haben. Na, damit wir später besser leben können. Weil man kann ja nicht mehr viel daran ändern, wie es jetzt geworden ist. Aber man sollte nicht noch mehr die Welt kaputt machen. Ich finde schon aufregend, hier hinzugehen, aber es hat auch einen Zweck. Und wenn hier Kameras sind und so, die sehen uns ja alle und dann können die auch die Politiker sehen, dass wir was bewirken wollen. Uns auch zeigen wollen, dass wir da sind und dass wir auch unsere Welt schützen wollen. Weil es eine gute Sache ist und nicht so oft passiert, dass sich wirklich die ganzen Schüler aus ganz Deutschland mal organisiert gegen was einsetzen oder für etwas einsetzen. Hey, hey, wow, das sieht klasse aus. Lauter! Immer mehr junge Leute nehmen europaweit an den Demonstrationen Fridays for Future teil. Vorbild für die Demo ist die 16-jährige schwedische Aktivistin Greta Thunberg. Sie protestiert seit Monaten immer freitags gegen den Klimawandel, statt zur Schule zu gehen. Fridays for Future ist nicht irgendeine weitere Klimademo, nicht irgendeine weitere Kampagne. Fridays for Future ist der letzte Hilfeschrei einer ganzen Generation. Am Rande stehen einige ergraute Aktivisten, die seit Jahrzehnten für den Klimaschutz kämpfen. Joachim Schiwi freut sich darüber, dass die Generation seiner Enkel jetzt auf die Straße geht. Es kommen ja immer mehr, es hört ja gar nicht auf. Der Strom, ich komme gerade vom Hauptbahnhof, die Bahnen sind voll, alle mit Transparenten. Viele kommen von außerhalb, aus ganz Deutschland hierher. Jüngere Generationen sind zwar noch nicht alle wahlberechtigt, aber das sind eben die kommenden Wähler. Und die werden durch so ein Ereignis jetzt zum ersten Mal auch, glaube ich, wachgerufen und werden das weiterverfolgen. Da bin ich mir ganz sicher.